Der Saal im Kieler Gewerkschaftshaus war heute fast bis auf den letzten Platz mit Streikenden gefüllt. Fast alle kommunalen Kindertagesstätten in der Landeshauptstadt blieben heute geschlossen, so wie auch in anderen größeren Städten im Lande. Und auch die sozialpädagogischen Einrichtungen sowie Jugendtreffs werden heute bestreikt. Beim Treffen im Gewerkschaftshaus machten vor allem die Erzieherinnen ihrem Ärger über das bisherige Arbeitgeberangebot zu besseren Arbeitsbedingungen Luft. Wir wollen eine Verbindlichkeit für diese Gesundheitsvorsorge. Wir möchten, dass wir da verbindlich etwas einfordern können. Nicht nur so, man könnte vielleicht dies oder das verbessern, sondern dass die Verbesserungen, die anstehen, auch wirklich durchgeführt werden, sodass wir uns darauf verlassen können. Und das erwarten wir von den Arbeitgebern. Dafür streiken wir. Wir sind natürlich nicht zufrieden. Beileibe nicht. Das geht ja an unseren Forderungen vorbei. Wir machen weiter. Die kommen uns nicht entgegen und deswegen sitzen wir hier und streiken weiter und setzen uns weiter für unsere Belange ein. Die Eltern waren schon in den vergangenen Tagen über den Streik informiert worden, als sie ihre Kinder aus den Kitas abholten. Für viele Berufstätige ist das ein Problem. Ganz schlecht, weil ich bin berufstätig. Mein Mann arbeitet in Dänemark. Ich bin die ganze Woche alleine. Und ich habe sonst keinen weiter. Also ich muss unter Bekannten sonst gucken, aber da ist auch nicht viel. Also es ist schlecht, also es ist immer problematisch, ne? Weil ich nicht weiß, wohin mit meinem Kind dann. Weil ich kann nicht immer frei machen, das würde mein Chef auch nicht mitmachen. Nur habe ich das Glück, dass ich selbstständig bin selber und selber meine Zeit selber einteilen kann. Von daher ist es nicht ganz so wild, sage ich mal. Ich kann es selber für die Kleine da sein. Aber ansonsten würden wir ganz schön alt aussehen. Dennoch, die Eltern zeigten Verständnis für den Streik der Erzieherinnen. Auch diejenigen, die berufstätig sind. Ich finde das okay halt, ne? Also für die Arbeit, was die Leute leisten, werden die einfach zu unterbezahlt. Vor allem die Forderung nach mehr Personal kommt bei den Eltern gut an. Denn sie wünschen sich, dass ihre Kinder in kleineren Gruppen betreut werden können und akzeptieren dafür den Streik. Finde ich gut, weil da was passieren muss, ne? Muss ja was geändert werden. So geht das ja nicht weiter. Zu wenig Personal, die sind überfordert oftmals, die Mitarbeiter. Und das fällt dann ja auch auf die Kinder zurück. Und finde ich, das muss nicht sein. Ne? Wenn ich da so höre, dass da auch auf 20, 30 Kinder eine Erzieherin kommt, da strömen sich meine Nackenhaare hoch, sag ich mal. Also eine Erzieherin, sag ich mal, die sich um 20 Kinder gleichzeitig kümmern muss, die kann gar nicht alle Kinder gleich behandeln. Ganz klare Sache. Von daher ist das immer so, dass in dem Fall letztendlich auch immer die Kinder auf der Strecke bleiben. Die Streikenden im Kieler Gewerkschaftshaus bekamen heute Besuch von ihrem Arbeitgeber. Der neue sozialdemokratische Oberbürgermeister Thorsten Albig zeigte Verständnis für die Anliegen der Beschäftigten. Er will zwar nicht aus dem kommunalen Arbeitgeberverband ausscheren, ist aber bereit dazu, zu einem Kompromiss beizutragen. Dass das unter Umständen für die Stadt Kiel teuer werden kann, will der Oberbürgermeister notfalls hinnehmen. Das Leben wird manchmal teurer und wir können nicht auf der einen Seite immer fordern, dass wir die Erziehung verbessern, dass wir mehr für unsere Kinder tun und auf der anderen Seite sagen, es soll billiger werden. Das passt mal nicht zusammen, dann müssen wir die Dinge woanders sparen. Vielleicht etwas weniger Beton und etwas mehr in die Köpfe und in die Herzen unserer Kinder investieren. Eine Einigung ist bisher nicht in Sicht. Nach dem Abbruch der Verhandlungen am Freitag steht noch kein neuer Termin fest. Dieser Erzieher will Konsequenzen ziehen, wenn die Arbeitgeber nicht nachgeben. Ich werde jetzt 50, ich überlege mir, also wenn das nicht was bei rauskommt, dass ich aussteige aus dem Beruf. Weil unter den Bedingungen kann ich mir nicht vorstellen, da bis zur Rente das zu machen. Die Gewerkschaft Verdi will die Streiks über die Sommerferien herunterfahren, danach aber gegebenenfalls wieder aufnehmen.